Der Gedenkstein für die revolutionären Tätigkeiten der Staatsführer Koreas, die unvergänglichen Führungsverdienste werden ewig fortleben, wurde im Volkssicherheitsamt der Stadt Nampo errichtet. In den Volkssicherheitsbehörden in der Stadt Nampo sind die heiligen Spuren der Führung von großen Menschen von Paek Do-san hinterlassen. Der Gedenkstein wurde am 25. August enthüllt.